Brief von Mary, Cleveland, Ohio, an Johnny, Soldat der US-Armee in Mainz, oder kurz Johnny. Johnny, weißt du, dass ich in der letzten Woche immerhin schon dreimal auf der Straße vergewaltigt worden bin? Johnny, entweder geh ich nicht mehr vor die Tür oder ich nehme morgen Geld dafür. Es wird alles immer teurer und der Sold ist klein. Johnny, du verstehst nicht, böse sein. Johnny, Johnny, Johnny, du fehlst mir so. Johnny, unser Sohn sieht aus, es wird ihm hier zu eng. Er lebt in einem U-Bahn-Schacht mit seiner Gang. Hat die Pistole mitgenommen, spielt den Mädchen Schreck, schießt die Absätze unter ihren Stöckelschuhen weg. Und schleicht sich, wenn sie auf den Rücken fallen, heimlich an und springt sie wie ein Puma aus dem Dunkeln an. Johnny, Johnny, Johnny, du fehlst mir so. Johnny, auch dein Bruder hat jetzt keine Arbeit mehr, aber sonst geht es ihm gut, gestern meinte er. Auf der linken Seite bin ich von der Hüfte abwärts lahm, meine rechte Hand liegt irgendwo in Vietnam. Dafür halte ich mit links die Schüssel, wenn ich Schlange stehe, für eine warme Suppe von der Heilsarmee. Johnny, Johnny, Johnny, du fehlst mir so. Johnny, deine Schwester hat gesagt, ich hab den Nigger satt, seit die Ratte letztes Jahr mein Baby aufgefressen hat. Bisher gingen Ratten immer nur an Niggerkinder ran, jetzt knabbern sie sogar schon weiße Babys an. Auf die Ratten ist doch kein Verlass mehr, da muss was geschehen, ich werde jetzt aktiv im Ku Klux Klan. Johnny, Johnny, Johnny, du fehlst mir so. Johnny, manchmal denke ich, dass ich dich nicht lebend wiedersehe, denn wenn ich unseren Präsidenten recht verstehe, ist mit der alten Welt ja ohnehin bald Schluss, weil jeder von uns für die Freiheit Opfer bringen muss. Johnny, für die Rettung unserer Zivilisation muss Europa untergehen und die Sowjetunion. Johnny, Johnny, Johnny, du fehlst mir so. Johnny, wenn es so weit kommt, gibt es sowieso den atomaren Holocaust auf Video. Da wird dann sicher ganz genau gezeigt, wie die dicke rote Wolke in den Himmel steigt. Und auf der Wolke sitzt, dass nur ich es sehen kann, du, mein Johnny, mit zwei Flügeln und einem Nachthemd an. Johnny, Johnny, Johnny, du fehlst mir so. Johnny, Johnny, Johnny, du fehlst mir so. Johnny, Johnny, du fehlst mir so.